road on the curb again, on the curb again. I've come to learn it's hard and firm out on the curb again, out on the curb again, on the curb again. I've come to learn it's hard and firm out on the curb again. I'm in my room making cardboard castles with shoestring rope, soup spoon drawbridge, tinfoil moat. I'm still dreaming after all these years. I'm in my room making cardboard castles with shoestring rope, soup spoon drawbridge, tinfoil moat. I'm still dreaming after all these years. Because if we don't build it, who will? I do things on a shoestring that you couldn't do for a cool meal. I run with no laces, and when I fall, I start to build my Taj Mahal with shit I found at Dollar Mart. This life's our greatest project, the journey's all in art. But I built my perfect nest, and it's about to fall apart. Again and again, and then I just make it twice as high. And I give my tower teeth, and I watch it bite the sky. Because I might just cry if I don't keep it moving. I focus on what I can make and not what just got ruined. Cause every stone will crumble down to dust, to dust, to dust, to dust. And I say love thy neighbor, and I say fuck the hater. There's nothing I can't solve with duct tape and construction paper. I don't want a band-aid up, we rip it off, I'll rip it off. Out on the curb again, on the curb again. I've come to learn it's hard and firm out on the curb again. I'm in my room making cardboard castles with shoestring rope, on the curb, soup spoon drawbridge, tinfoil moat. I'm still dreaming after all these years. I know someday I'll pass and maybe then rest. I'm laying on my back, heaven's my bench press. Cause my imagination is crazy as Glenn Beck. A cloud is floating by in the shape of a rent check. And when the world ends, that's what I'll plan towards. Then I'll trust girlfriends and maybe landlords. Cause I've been played, but I'm looking for more. I say, what would I gain if I took it to court? Cause if people were perfect, then there wouldn't be war. We stay pushing, but once we get a foot in the door, we get our toes chopped off and a foot of manure. I still gotta believe people are good at the core. Cause if we weren't, what's at stake? Why would we stay to break what we make and create all these beautiful mistakes? When they blow our house down, let's draw on the walls, the walls, the walls. I'm in my room making cardboard castles with shoestring rope, soup spoon drawbridge, tinfoil moat. I'm still dreaming after all these years. I'm in my room making cardboard castles with shoestring rope, soup spoon drawbridge, tinfoil moat. I'm still dreaming after all these years. Curb again, on the curb again. I've come to learn it's hard and firm out on the curb again. Again, on the curb again. I've come to learn it's hard and firm out on the curb again. I'm in my room making cardboard castles with shoestring rope, soup spoon drawbridge, tinfoil moat. I'm still dreaming after all these years. I'm in my room making cardboard castles with shoestring rope, soup spoon drawbridge, tinfoil moat. I'm still dreaming. Ihr hört den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim Freien Sender Kombinat und auch zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Die zweite Stunde, hier geht's weiter. Wie immer natürlich mit den Konzerttipps. Das läuft die kommende Woche in Hamburg. Von Dienstag bis den Montag drauf gibt's hier 7 Tage lang Konzertvorschau. Das schon seit Jahren und ich hoffe auch immer, dass was für euch dabei ist. Eben gerade hörten wir Watzke alias George Watzke. Der kommt aus San Francisco, da ist er zumindest geboren und in der Hip-Hop-Szene ein Newcomer. Der Hip-Hop, den er macht, der ist eher Indie-lastig, also das, was Y und Alpha Watten auf Antiken rausbringen, das bringt er raus. Auf seinem neuesten Album Cardboard Castles, davon gerade eben war der Titeltrack zu hören, und Watzke könnt ihr live erleben Am Dienstag, den 12. November, spielt er live im Knust, die Anlagen, der eher für Gitarrenmusik bekannt ist und weniger für Hip-Hop, aber warum auch nicht mal solche Musik dort in diesen Hallen zu hören. Am gleichen Tag ist Ellie zu Gast im Nachtasyl. Ellie ist ein Künstler, der aus Niedersachsen kommt, aber inzwischen in Berlin seine Wahlheimat gefunden hat und mit Uncanny Valley vor kurzem sein drittes Album veröffentlicht hat. Davon hören wir hier den Track Mayo oder Mayo wahrscheinlich ausgesprochen. Das war gerade eben Ellie mit seinem Track Mayo oder Mayo vom Album Uncanny Valley. Ihr könnt den Herren aus Berlin euch anschauen, live in Hamburg. Und zwar am Dienstag, den 12. November, spielt er im Nachtasyl. Jan Roth, ein weiterer Künstler aus Deutschland, ansonsten Live-Schlagzeuger der Band Hundreds, hat vor kurzem eine Soloplatte veröffentlicht. L.O.W. hieß diese und die wird er live vorstellen am Dienstag in der Molotow Bar. Hier kommt sein Track 17. Wenn ich mich richtig entsinne, müsste das der richtige sein. Genau, 17. Hier kommt Jan Roth. Thank you. Das war Jan Roth mit seinem Track 17. Das Ganze könnt ihr live erleben, und zwar in der Molotow Bar am Dienstag, den 12. November. Mark Lanegan ist in der Stadt, der ja, Herr, der mit seiner rauen Stimme und seinen ruhigen Tracks ja auch immer einen Live-Besuch wert ist, spielt am Dienstag, den 12. November im Mojo. Club hat vor kurzem mit Imitations eine neue Platte rausgebracht. Davon hören wir den Track Flatlands. Mark Lanegan eine Platte rausbringt und die auch noch Imitations heißt, und es ist klar, dass es Coverversionen sind. Gerade eben der Track Flatlands kommt im Original von Chelsea Wolfe und er ist an einer von vielen Tracks, die auf diesem neuesten Album von ihm drauf sind, mit Coverversion, wo er sich neben Chelsea Wolfe auch an die Twilight Singers, Nancy Sinatra, Frank Sinatra, Nick Cave, John Cale und einigen anderen versucht mit Coverversion. Das ist natürlich wie immer ziemlich gekonnt. Und ihr könnt ihn live sehen. Mark Lanegan am Dienstag, den 12. November, zu Gast im Mojo Club. Am nächsten Tag, am Mittwoch, gibt es ein Dreierkonzert mit Conny Ox, Horn of the Rhino und Bee Hoover im Hafenklang. Letztere sind hier zu hören mit ihrem Track Monolith. Tja, Musik irgendwie zwischen Doom Metal und Stoner Rock. Das gerade waren der Track hieß Monolith von Beehoover. Die sind nur zu zweit, machen mit Bass und Schlagzeug, Musik und Gesang natürlich auch noch. Das Ganze im Hafenklang am nächsten Mittwoch ebenfalls dabei. An dem Abend ist Conny Ox, ein begnadeter Singer-Songwriter, der vor kurzem Platte rausgebracht hat mit dem Titel, wo liegt die eigentlich, da liegt sie rum. Titel ist Black Happy, davon hier der Track Exile. Come in, all of you demons and restless spirits. We're having us a party and you are all invited. Exile, ein toller Track von einem tollen Künstler. Das war Conny Ox, der spielt zusammen mit Horn of the Rhino und Beehoover. Alles drei Bands vom Berliner Label Exile on Mainstream und die spielen am Mittwoch, den 13. November im Hafenklang. John Wizards sind eine Band aus Kapstadt, aus Südafrika, die Musik machen zwischen Elektro, Pop, R&B und allem, was sonst noch dazu gehört. Und die spielen live auf Kampnagel. John Wizards hier zu hören mit ihrem Track Lusaka by Night. Hey, hey, John. John. I'm calling John. Sasa mimi nimekata kwenda Ulaya.

nicht ein. Die höchste Eisenbahn hörten wir gerade eben mit einem Track von ihrem Debütalbum, was da heißt Schau in den Laufhase. Es gibt einen kleinen Showcase, die Band dann nochmal richtig auf Tour Anfang 2014, aber wie gesagt, jetzt erstmal ein kleines Konzert in gemütlicher Kulisse und zwar am Donnerstag spielen sie in der Molotow Bar, das ist der 14. November. Ebenfalls Donnerstag sind Tokyo Sex Destruction, ein paar Boys aus dem spanischen Milanova, zu Gast im Hafenklang von ihrem letzten Album Sagittarius. Hier ihr Track, der da heißt Call the Doctor. Doktor. Das waren Tokyo Sex Destruction. Die Spanier spielen am Donnerstag, den 14. November im Hafenklang und die sind live extrem gut. Die Platte hier, Sagittarius, die neueste, macht viel Spaß. Deshalb das ganze Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Ebenfalls Donnerstag ist Banks zu Gast im Üble und Gefährlich. Banks ist eine junge, aufstrebende Künstlerin, die zumindest diesen Track hier, Warm Water, produziert hat von Teat. Teat alias Totally Enormous Extinct Dinosaurs. Looking you over, and you don't know my name yet. But by the time you looked away, already knew I couldn't fake it. I got this need for you, forming in my beating heart. Yesterday we're worlds apart. I think I may love you if you give me some time. Maybe you'll love me too. I got this name for you. If you come closer, whisper in your ear. And if you wanna walk away, I'll tell you all the things I know you'd wanna hear. I'll come closer to you if you come over. I know we'll go farther, farther with you. With you, I'm in warm water swimming down. Ein Track von Banks, Popmusik elektronisch angereichert. Das Ganze könnt ihr live sehen und zwar am Donnerstag findet das Ganze statt im Übel und Gefährlich. Der 14. November ist das. Am gleichen Tag im Mojo Club heißt es Danish Vibes. Da spielen, klar, ein paar Bands aus Dänemark, die ich alle nicht kenne. Girls in Airports, Taco, Laco, und noch ein paar andere. Und dazu, zu diesem kulturellen Erlebnis, wird das Ganze mit der leckeren kulinarischen Küche des Nordens abgerundet. Ich weiß nicht, was man da denn kredenzen will. Hotdogs vielleicht oder sowas. Auf jeden Fall heißt es so viel. Im Presseinfo zu dieser Geschichte Danish Vibes am Donnerstag, den 14.11. im Mojo Club. Dazu aber keine Musik, weil ich nichts vorliegen habe. Stattdessen The Eclectic Moniker. Die spielen am Freitag, den 15. November. Übel und gefährlich. Und hier kommt ihr Track Easter Island. I wanna travel down to Southern Europe, yeah. I'm gonna walk on the sunny sidewalk, oh. Das waren The Eclectic Monica mit ihrem Track Easter Island. Auch die kommen aus dem hohen Norden und musizieren im Übel und Gefährlich am Freitag, den 15. November. Am Samstag dann ist Mr. Scruff zu Gast im Mojo Club. Hier sein Track Feel It. Thank you. Feel It, ein Track von Mr. Scruff. Er spielt live oder legt auf, je nachdem, am Samstag, den 16. November im Mojo Club. Und ja, ebenfalls dort zu Gast vorher sind Okkervil River. Die Band spielt dann am frühen Abend, Mr. Scruff wahrscheinlich erst ab 0 Uhr. Okkervil River gab es schon in der ersten Stunde zu hören. Dann ebenfalls zu Gast am Samstag sind O-Land im Indra. Die Dänen war auch schon hier im Programm. Und im Westwerk gibt es eine Release-Party von Felix Kubin, der veröffentlicht sein neuestes Album. Das da heißt Zemstar Plutonia im Westwerk. Hier kommt sein Track Flies Without Memory. Das war Felix Kubin, Flies Without Memory, sein Track vom neuesten Album Samstar Plutonia und das wird gefeiert. Der Record Release am Samstag spielt Felix Kubin, der musikalische 1000 Sasa im Westwerk, genau die richtige Location für diese Art von Musik. Dann noch ein Tipp für nächsten Samstag, und zwar Trente Möller, Anders Trente Möller aus Kopenhagen ist zu Gast im Übel und Gefährlich, stellt dort sein neuestes Album Lost vor, war auch hier vor einigen Wochen mal Album der Woche. Wir hören hier den Track River of Life, an den Vocals ist Ghost Society zu hören.